Ey, Moment. Wer bist du denn? Verpiss dich, hier ist Backstage. Ja, ja, doch genau, mit dem muss ich ein Wörtchen reden und mit deinem Freund Farid. Was willst du denn? Ich hab immer noch kein Geld von euch bekommen. Ich kann meinem Sohn keine Schulhefte kaufen. Ich kann ihm nichts kaufen. Ja, ist gut. Ja, ja, ey. Farid, Bruder, hast du mal eben Fuffi, Kindergeld? Hier ist wieder so irgendeine Tante, Alter, der haben wir wohl irgendwann mal einen Hurensohn gemacht. Fuffi? Hör mal, das hatte ich 6 Jahre nicht mehr in der Tasche, Junge. Komm, ab mit der Fotze. Ah. Ich atme ein und der Hemdknopf platzt. Sag mal aus und noch mal ein und das Tanktop platzt. Ich fick Bang Bros, Slut. Kommt der stahlharte Boss, dann ist Ruhe im Karton, wie der Schlafplatz von Mock. Meine Schlagkante ist top, wie meine physische Natur. Ich hau den Kopf von Ferris Mutter auf die Spültischarmatur. Wir machen's überall im Flur, doch ist ihr Drecksface im Sextape. Lass ich die Bänder schneiden, wie bei türkischer Rasur, yeah. Voll auf Testo wie ein dauergeiler Bauarbeiter. Fick ich Apo Red versehentlich, denn er trug Frauenkleider. Jetzt ist auch egal, also fick ich noch die Außenseiter. Rap ist soft, wir bringen die Wände wie Diego, der Maurermeister. Ich gegen Sido ist wie Mann gegen Made. Gianni Versace gegen Junkie Visage. Ein Blick reicht und deine verdammte Schlampe sagt, sie ist wie ein Streichholz und wird heiß, wird sie von Kanten angemacht. Boss und Banger, wir fielen als Kind ins Anabolfass. 100% Stoßkraft, ficken Haus in Ohnmacht. JBG auf Tour. Wir sind wieder auf Mission, Spaß und Zeugen einen Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Boss und Banger, wir sind wieder auf Mission, Spaß und Zeugen einen Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Keimen, macht auf harte Gang, heute gibt es Backpfeifen. Wieso ähnelt mein halbsteifer Schwanz deinem Handzeichen? Angreifen nur wegen deinem Syrer-Jargon. Mache ich mich klein, dann nur um durch Türen zu kommen. Du bist halb Syrer-Mock, denn deine Ma fickt einen Flüchtling und verliebte sich dann Hals über Kopf. Das KM in KMN steht für Kindesmissbrauch. Sie haben Sex mit ihren Fans und sie filmen es auch. Auf der Kawasaki über Miami Yassin und er sagt: Tut mir leid, ich stand im Weg, Farid Abi. Habe per Schrotgewehr ungefähr 3 Cops verwundet. Meine Parts sind bahnbrechend, wie Mock betrunken. Wird deine Tochter bumsen und wenn mich Fotzen hart dissen, endet es mit 1-2 Haken wie WhatsApp-Nachrichten. Ah. Desio, als ich deiner Mutter Jarra gab, gingen mehr Pariser drauf als beim Bataclan. Boss und Banger, wir fielen als Kind ins Anabolfass. 100% Stoßkraft, ficken Haus in Ohnmacht. JBG auf Tour, wir sind wieder auf Mission, Spaß und Zeugen einen Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Boss und Banger, wir sind wieder auf Mission, Spaß und Zeugen einen Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ich mach nen Josef in Koblenz, ein Ahmad in Gladbach, nen Carsten in Aachen, nen Fahad in Darmstadt, nen Üskur in Duisburg, nen Klaus in Dessau und meine Hurensöhne in Berlin nenn ich Paul. Ich mach nen Dennis in Chemnitz, nen Mahmoud in Landshut, nen Ono in Coburg, nen Jan Kurt in Frankfurt, nen Oskar in Potsdam, nen Ali im Harz und meine Söhne in Berlin nenn ich alle Lars. Boss und Banger, wir fielen als Kind ins Anabolfass. 100% Stoßkraft, ficken Haus in Ohnmacht. JBG auf Tour, wir sind wieder auf Mission, Spaß und zeugen einen Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Ein Hurensohn in jeder deutschen Großstadt. Boss und Banger, wir sind wieder auf Mission, Spaß und zeugen einen Hurensohn.